Show one. Stay as you are. Stay as you are. Nature one. Please welcome from Leipzig, Germany, Ostblock-Schlampen. Stay as you are. Nature one. We'll be right back. Liebe! Wir sind die Ostblock-Schlampe! Richtig Bock. Okay, da wisst ihr, was ihr jetzt machen müsst. Okay, alle springen beim Drop. We'll be right back.

Hey! Wahnsinn! Ey, wenn ihr das sehen könntet! Alle runter. Ey, Zeit. Ey, unten bleib, unten bleib. Alter, ist das schwer. Freaks. doing that to make me jealous because he was totally texting me all night last night, and I don't know if it's a booty call or not. So, like, what do you think? Do you think that girl's pretty? How did that girl even get in here? Do you see her? She's so short, and that dress is so tacky. Where's the cheetah? What? Did DJ keep on playing Summertime Sadness? After you get in the bathroom, can we go smoke a cigarette? I really need one. But first, let me take a selfie. Let me take a selfie. Okay. Okay. Okay, alle Leute, die bereit sind, auf die Schultern. Alle Leute, die Bock haben, auf die Schultern. Okay. Alle Leute auf den Schultern bleiben, okay? Ey, Nature One Festival! Das sieht schon echt Hammer aus! Wahnsinn! Ey, seht ihr noch mehr Leute, die auf die Schultern wollen? Jeder, der jetzt Bock hat auf Feiern, auf die Schultern, okay? Ey, da links drüben, alle Leute, die Bock haben, auf die Schultern, okay? Das ist eure Chance, auf die Schultern. Das sieht gut aus. Okay, alle auf die Schultern und dann rasten wir einmal aus, okay? Alle auf die Schultern und dann einmal ausrasten. Alle auf die Schultern! Alle zusammen auf die Schultern! You and me run the same course.

geht's euch? Duffy! Station One Festival! Yeah. Nature One! I say boom boom boom, the word about to say away.